denn? Ja. Auch gecovert, natürlich. Habe ich auch auf der Leipzig-CD gespielt, Silvester. Das Nordland von Lanza. Können alle mitsingen, ne? Alle, oder? Jeder kennt es. Da will ich aber alles mal hören, jetzt hier alle. Es gibt ein Land ganz hoch im Norden, in Schnee und Eis, mit Seen und Fjorden, Nordland, Nordland. Komm mir, deine Stunde kommt, Nordland. Dort lebt ein Volk seit tausend Jahren, die Augen blau, mit blonden Haaren. Nordland, Nordland, glaub mir, deine Stunde kommt, Nordland. Ein Segel blinkt am Horizont, es naht Walhall, wo die wohnt. Nordland, Nordland, glaub mir, deine Stunde kommt. Deutschland, Deutschland, Deutschland, glaub mir, deine Stunde kommt. Deutschland. Ich bin mal laden ganz gut, deshalb spielen wir das mal eine. Das Lied heißt, wird wahrscheinlich auf dem nächsten Longplay sein, schätze ich mal, wenn nichts ins Bild kommt. Kommt auf der MZ-Verlag raus. Ich wollte nur sagen, falls ihr CDs kaufen wollt, ich habe auch welche mit, die sind billiger als bei ihm. Er kriegt es auch von mir geschenkt. Ja, das ist ja egal. Dafür tue ich ja auch was.